Wie es nun Abend war, sagte sie zu ihrem Bräutigam, »Das närrische Mädchen will in deiner Kammer schlafen.« »Wenn du es zufrieden bist, bin ich's auch«, sprach er. Sie gab aber dem Mann ein Glas Wein, in das sie einen Schlaftrunk getan hatte. Also gingen beide in die Kammer schlafen, und er schlief so fest, dass sie ihn nicht erwecken konnte. Sie weinte die ganze Nacht und rief, »Ich hab dich erlöst aus dem wilden Wald und aus dem eisernen Ofen. Ich hab dich gesucht und bin gegangen über einen gläsernen Berg, über 3 schneidende Schwerter und über ein großes Wasser, ehe ich dich gefunden habe. Und willst du mich doch nicht hören?« Die Bedienten saßen vor der Stubentüre und hörten, wie sie so die ganze Nacht weinte, und sagten es am Morgen ihrem Herrn. Und wie sie am anderen Abend aufgewaschen hatte, biss sie die zweite Nuss auf, da war noch ein weit schöneres Kleid drin. Wie das die Braut sah, wollte sie es auch kaufen. Aber Geld wollte das Mädchen nicht und bat sich aus, dass es noch einmal in der Kammer des Bräutigams schlafen dürfte. Die Braut gab ihm aber einen Schlaftrunk und er schlief so fest, dass er nichts hören konnte. Das Küchenmädchen weinte aber die ganze Nacht und rief, »Ich hab dich erlöst aus einem Wald und aus einem eisernen Ofen. Ich hab dich gesucht und bin gegangen über einen gläsernen Berg, über 3 schneidende Schwerter und über ein großes Wasser, ehe ich dich gefunden habe. Und du willst mich doch nicht hören.« Die Bedienten saßen vor der Stubentüre und hörten, wie sie so die ganze Nacht weinte, und sagten es am Morgen ihrem Herrn. Und als sie am dritten Abend aufgewaschen hatte, biss sie die dritte Nuss auf. Da war ein noch schöneres Kleid drin, das starrte aus purem Gold. Wie die Braut das sah, wollte sie es haben. Das Mädchen gab es aber nur hin, wenn es zum dritten Mal dürfte in der Kammer des Bräutigams schlafen. Der Königssohn aber hütete sich und ließ den Schlaftrunk vorbeilaufen. Wie sie nun anfing zu weinen und zu rufen, »Liebster Schatz, ich hab dich erlöst aus dem grausamen wilden Walde und aus einem eisernen Ofen«, so sprang der Königssohn auf und sprach, »Du bist die Rechte, du bist mein und ich bin dein.« Darauf setzte er sich noch in der Nacht mit ihr in einen Wagen, und der falschen Braut nahm sie die Kleider weg, dass sie nicht aufstehen konnte. Als sie zu dem großen Wasser kamen, da schifften sie hinüber, und vor den 3 schneidenden Schwertern, da setzten sie sich aufs Pflugrad, und vor dem gläsernen Berg, da steckten sie 3 Nadeln hinein. So gelangten sie endlich zu dem alten kleinen Häuschen, aber wie sie hineintraten, war es ein großes Schloss. Die Kröten waren alle erlöst, und lauter Königskinder waren in voller Freude. Da ward Vermählung gehalten, und sie blieben in dem Schloss, das war viel größer als ihres Vaters Schloss. Weil aber der Alte jammerte, dass er allein bleiben sollte, so fuhren sie weg und holten ihn zu sich und hatten 2 Königreiche und lebten in gutem Ehestand. Da kam eine Maus, das Märchen war aus.